können wir es wagen zu sagen, Trump hat was richtig gemacht? Hi zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Marius. Und unser heutiges Thema ist der US-Verteidigungsminister Mattis und die NATO. ZDF heute berichtet über das Treffen von General Mattis und eben den NATO-Vertretern aus Europa. Was dort genau passiert ist, schauen wir uns jetzt an. Als die Kameras noch dabei sind, gibt der neue Mann aus Washington fast den Anti-Trump. James Mattis beginnt den Tag in Brüssel mit einer Liebeserklärung an die NATO. Das Bündnis bleibt unser grundlegendes Fundament für die Beziehungen der USA und der transatlantischen Gemeinschaft, so verbunden wie wir sind. So hat es auch Präsident Trump gesagt, er empfindet große Unterstützung für die NATO. Das ist Balsam auf die Ohren der Bündnispartner, in denen noch Trumps Tiraden gegen die NATO klingeln. Dies ist eine entscheidende Zeit für unser Bündnis. Die Herausforderungen sind die komplexesten und anspruchsvollsten unserer gesamten Generation. Weder Europa noch Nordamerika können sie alleine bewältigen. Doch den feierlichen Gesten zu Beginn folgt eine knallharte Drohung des Amerikaners hinter verschlossenen Türen. Das NATO-Engagement der USA in aller Welt werde zurückgefahren, wenn die europäischen Partner nicht schnellstens mehr Geld auf den Tisch legen. Die Amerikaner haben recht. Es ist eine Frage der Fairness, dass auch wir Europäer alle zusammen unseren Beitrag leisten und dass nicht übermäßig Lasten bei den Amerikanern sind. Die USA investieren mit 3,6% ihrer Wirtschaftsleistung mit Abstand am meisten. Deutschland liegt mit 1,2% weit abgeschlagen. Das angestrebte NATO-Ziel sind 2%. Es ist eine Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche, mit der die Regierung Trump hier in Brüssel auftritt. Eine Drohung an die NATO, das ist starker Tobak. Die Forderung nach mehr Geld aber nicht ganz unberechtigt. Mit einem harten Aufprall ist die NATO heute in der neuen Wirklichkeit gelandet. Fassen wir eben kurz zusammen, was genau passiert ist. Mattis vertritt definitiv die Meinung, NATO ist nötig, NATO ist wichtig. Es gibt eine Symbiose zwischen den europäischen Staaten und Amerika, dass beide voneinander profitieren, wenn beide in der NATO sind. Und sagt gleichzeitig, dass Amerika sich aus dem Engagement aus der NATO zurückziehen würde, wenn die Länder nicht ihren Soll letztendlich bezahlen. Ursula von der Leyen hat überraschenderweise gesagt, Amerika sollte nicht alles alleine stemmen. Ja, ich finde das eigentlich ganz spannend, denn man hatte ja im Vorfeld und so erscheint auch dramatisch ist, dass jetzt Trump die NATO quasi abschaffen möchte und sich da ganz rausziehen möchte. Aber das ja eigentlich gar nicht der Fall ist und das hat ja auch Frau von der Leyen eigentlich ganz gut gesagt, dass eben das durchaus eine berechtigte Sorge ist von Amerika oder anscheinend auch von Mattis zu sagen, okay, wir tragen hier viel zu viel von diesem gemeinsamen Bündnis. Wir wollen, dass ihr eben mehr zahlt, sonst ziehen wir uns einfach ein bisschen weiter da zurück. Und da haben eigentlich jetzt gerade alle zugestimmt, aber trotzdem habe ich das Gefühl bei dem Artikel, als wäre das quasi ein Unding, dass Amerika sich finanziell ein bisschen aus der NATO zurückziehen zu möchte. Wie siehst du das? Ich fand es ganz interessant. Sie haben angefangen mit, er gibt fast den Anti-Trump. Und zwar, wir suggerieren ja, dass Trump aus der NATO austreten will und sagt, dann sind sie überrascht, dass er sagt, NATO ist wichtig. Aber dann sagt er genau das, was Trump vor dem Wahlgewinn während seiner gesamten Kampagne gesagt hat, wenn die Länder nicht zahlen, werden wir ihnen nicht helfen. Das hat er immer wieder suggeriert. Jedes Mal kam sein Zitat, well, did they pay? Mich überraschte eigentlich nichts, dass Mattis eigentlich diese Position weiter vertritt. Und nachdem wir die Zahlen gesehen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es verstehen. Hast du gewusst, dass wir viel weniger zahlen, als wir sollten, gerade wir als Wirtschaft? Was macht Deutschland? Nee, wusste ich nicht. Ich finde auch, was du gerade angesprochen hast, sehr witzig irgendwie, dass eben diese Anti-Trump stilisiert wird, weil man auch einfach diesen Anti-Trump hier haben will und das eigentlich kompletter Quatsch ist, weil Mattis ja genau das macht, was Trump eigentlich will. Und selbst Trump hat ja schon gesagt, dass er die NATO für wichtig hält und die auch nicht irgendwie auflösen will oder so, sondern dass, wie du gesagt hast, er will sich einfach zurückziehen. Und was mich da irgendwie so ein bisschen stutzig macht, ist nämlich, inwieweit ist das was Schlechtes? Trump möchte weniger Geld für Militär in Europa ausgeben. Naja, es ist warum sehr, ist sehr schlecht für uns. Natürlich ist das schlecht. Das Militär kostet Geld. Wie ist das was Gutes, dass er weniger Geld in die NATO stecken will? Ja, aber mehr Geld im Militär bedeutet auch mehr Waffen und das sorgt für, im Endeffekt, wenn man das zu Ende denkt, könnte man argumentieren, mehr Krieg. Und ich meine, es gibt immer wieder die Forderung darum, dass eben international mehr abgerüstet werden soll. Das haben wir auch gerade unter der Obama-Administration gesehen. Und quasi Trump gibt jetzt eine Möglichkeit, im Zweifelsfall das zu tun, und das wird kritisiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Also du glaubst tatsächlich, dass man das auch bei den ÖRs jetzt, bei den Öffentlich-Rechtlichen, die Essenz zu von wegen, eigentlich ist Trump ja total scheiße und alles, was er macht, müssen wir scheiße finden. Aber das, was Mattis sagt, ist eigentlich total logisch und jetzt wissen wir nicht, was wir machen müssen. Jetzt müssen wir so einen komischen Spagat fahren. Ist es das ungefähr? Ja, das finde ich, wird auch ganz deutlich bei dem Abschlusskommentar von dem Reporter, der ja irgendwie sagt, ja, eigentlich ist das schon nachvollziehbar, aber es ist ja total dramatisch. Und direkt davor haben wir von Frau von der Leyen, die genau dazu stimmt. Also ich finde, der ganze Beitrag ist so aufgebaut, als wäre es irgendwie was Negatives, was Mattis da gerade fordert. Aber alle, die das in irgendeiner Form kommentieren, also auf der einen Seite die Journalisten und noch viel wichtiger die Politiker, die das tatsächlich zu entscheiden haben, stimmen ihm da eigentlich bei zu. Und trotzdem ist das was Schlechtes. Also das macht mich schon ein bisschen sehr stutzig. Ich meine, es ist jetzt das erste Treffen der Trump-Legislatur mit unserem Westen. Und es ist, naja, wie die Panikmacher es gesagt haben, genau das Gegenteil passiert. Es war so wie der Reporter gesagt hat, es war Zuckerbrot und Peitsche. Mattis hat gesagt, ihr seid wichtig, NATO ist wichtig, es ist eine gute Partnerschaft, aber wenn ihr nicht zahlt, ziehen wir uns zurück. Und ich finde, bei den Zahlen ist das komplett legitim. Ich finde, es ist absolut nachvollziehbar zu sagen, wie Trump das mal, glaube ich, gesagt hat, dass die Amerikaner nicht mehr die Weltpolizei spielen sollen. Wie das jetzt in den nächsten Jahren weitergeht, das werden wir dann sehen. Aber grundsätzlich finde ich diese Idee eigentlich sehr gut, weil das ist ja eigentlich immer der Vorwurf, der an Amerika gerichtet wurde, auch zu Recht, dass sie überall in der Welt eingreifen, militärisch intervenieren, da Truppen hinsetzen. Und wenn sie das weniger tun, ist das doch, glaube ich, eine gute Sache. Also ich würde das nur begrüßen, weniger Kriege im Nahen Amerikas zu haben. Da kommt ja natürlich, so wie du es gesagt hast, wenn Amerika sich aus den Angelegenheiten anderer raushält, das ist eigentlich die Definition, soweit ich es verstanden habe, wie Trump es gebracht hat, America first, im Sinne von unsere Probleme und unser Shit geht vor und wir halten uns raus. Macht ihr euer Ding. Ich meine, ist das nicht letztendlich dasselbe, wie nicht mehr die Weltpolizei für alle zu spielen und sagen, wir haben Probleme im Inneren und wir sollten sie lösen. Ob Trump sie löst, ob er das Ganze schafft, sei dahingestellt oder wie siehst du das? Ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich finde, das merkt man auch ganz schön an der Reaktion eben von der NATO, weil die NATO braucht eben aus ihrer Perspektive unbedingt die Amerikaner als Verbündete. Ich finde, das wird an dem Zitat von dem NATO-Sprecher ganz gut, dass wir vor den größten Aufgaben stehen, die unsere Generation kennt. Und da merkt man das ja schon so ein bisschen auf den Konflikt, unter anderem in der Ukraine, also quasi der Konflikt oder vielleicht bevorstehende Konflikt mit Russland anspielt. Und da ist Europa durchaus bewusst, dass das ohne Amerika absolut unmöglich ist. Dementsprechend braucht man Amerika, aber eine Politik von Trump, die sagen würde, also ihr habt da ein Problem mit Russland, wir jetzt nicht direkt, das ist nicht unser Problem, spricht natürlich absolut gegen das, was Europa dann quasi möchte. Und da gab es noch ein anderes Beispiel für das, was du beschrieben hast mit dem America First. Dass Trump, glaube ich, wenn das richtig war, da in den im Pazifik, wo es ja immer Streitereien zwischen China, Japan, Korea und so weiter, zwischen irgendwelchen Inselgruppen oder Inseln gibt, dass Trump das als Beispiel genommen hat, um zu sagen, es ist uns doch egal, wer da jetzt diese Insel hat, warum sollen wir uns darum kümmern? Das ist nicht unser Problem. Und da finde ich eigentlich, wenn das wirklich das ist, was er auch dann durchzieht oder möchte, passt das auch sehr, sehr gut zu dem, was Mattis eigentlich mit nach Europa gebracht hat. Nämlich, okay, wir gehören zusammen, wir brauchen einander, keine Frage. Aber wenn ihr wollt, dass wir uns in erster Linie um eure Probleme kümmern, dann müsst ihr halt mehr Geld dafür bezahlen. Oder, naja, mehr Geld oder das, was ihr bezahlen sollt. Das ist ja kein Schutzgeld im Sinne von jetzt regieren wir, sondern soweit ich Mattis verstanden habe, will er, dass sie ihren Soll bezahlen, nicht mehr. Ich habe das tatsächlich, also in dem Report geht das nicht ganz eindeutig hervor aus meiner Sicht. Ich habe das aber so in Erinnerung auch aus anderen Artikeln, dass es darum geht, dass insgesamt die NATO quasi in der gesamten Verteilung quasi mehr zahlt oder Europa mehr zahlt innerhalb der NATO prozentual als Amerika das jetzt tut. So habe ich das auch noch aus anderen Quellen eben verstanden. Aber das wird, wie gesagt, in dem Video jetzt nicht ganz klar. Ich meine, können wir es wagen zu sagen, Trump hat was richtig gemacht? Ist das möglich? Ich glaube, das sieht man ganz gut in dem Video, dass das Reporter nicht möchten. Das ist ja auch ganz gut gesagt, dass die eigentlich das irgendwie dann immer merken, dass Mattis tatsächlich genau das macht, was Trump gesagt hat. Ja, ich weiß nicht, ob wir das einfach so wollen, dass das, was Trump sagt, wir das irgendwie gut finden können oder nachvollziehbar. Aber ich denke, das, was Mattis da auf jeden Fall gesagt und vorgebracht hat, kann ich absolut nachvollziehen. Und ich finde das auch sehr gut, dass auch von Frau von der Leyen da ganz nüchtern das einfach betrachtet und sagt, ja, das ist durchaus nachvollziehbar und da müssen wir was dran ändern. War ich auch sehr positiv überrascht von Ihrer Haltung. Aber was ist eure Meinung dazu? Findet ihr es gut, dass Amerika sich immer mehr und mehr aus den Konflikten rausziehen will? Oder sollen sie einfach als Weltpolizei so weitermachen, wie in Trey Parker und Matt Stones Film Team America World Police? Oder glaubt ihr, dass die NATO wirklich überflüssig ist und man sie abschaffen sollte. Wie würdet ihr das regeln? Was wären eure Wünsche für das Bündnissystem? Ja, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Macht's gut!